Während der Jahrhunderte dauernden maurischen Herrschaft in Spanien waren viele von ihnen es nur noch dem Namen nach, wie die Dynastie der Beni López aus Saragossa, zum Islam bekehrte Westgoten. Palacios teilt uns mit, dass die aragonische Dynastie der Beni Kasi, die Spanien Könige und Generale geschenkt hatte, westgotisch war, wie die Beni Hachia, die Beni Somadi und die Todibas. Muza II., genannt der dritte König von Spanien, war ein Westgote aus dem Hause der Beni Kasi. Er hat die Mauren, die Christen und die Franzosen gleichermaßen bekämpft. Einige der edelsten pseudo-arabischen Familien behielten ihre alten gotischen Namen beinahe unverändert bei, wie der des Mohammed Ibn López, den wir schon erwähnten, Abdallah Pedro Seco, Beni Gomez, Beni Fernando oder Beni Fernandez und so weiter. Die Goten waren besonders daran interessiert, die Reinheit ihres Blutes so lange wie möglich zu bewahren. Alles andere war für sie nicht wichtig. In Spanien vermischten sie sich nur wenig, bis zu dem Augenblick ihres wahren Verschwindens, rassisch bedrängt durch den iberischen Eingeborenen von finnisch-gelber und schwarzafrikanischer Herkunft. Es war im Norden Spaniens, wo die Wiedereroberung eingesetzt wurde, als die Germanen die Könige und militärischen Führer stellten, wie El Cid. Die westgotische Monarchie gab Asturien den Namen derjenigen Region, von der die Wiedereroberung ihren Ausgang nahm. Astur, Arctur, Arthur ist Arctos, der Bär, arktischer Pol, Pol mit Bär, antarktischer Pol, Pol ohne Bär. Ersteres weist auch auf die Konstellation des kleinen Bären und den Polarstern hin, die von dem Ende der Säule durchquert werden, die an diesem Pol von dem hyperboreischen Poseidon Atlas Herkules im mythischen Thule, Hauptstadt von Hyperborea, gehalten wurde. Somit nimmt Asturien in der heiligen Geographie Spaniens auch in Bezug auf den legendären verloren gegangenen Kontinent im Norden und auf den Gralszyklus des König Arthur oder die Astur-Dynastie der Westgoten. Schon wieder diese mysteriöse Sache. Schatz, nordische Tradition, die durch die weise Goten, die weißen Götter, auf die Halbinsel gebracht wurden. Der spanische Adel ist entstanden von den Westgoten ausgehend bis zu deren Verfall und Niedergang. Die Hidalgos oder Hidalgos, die Edelmänner, waren Westgoten. Das Wort ist vom Germanischen abgeleitet als Zusammensetzung der Wurzeln Hi und Got, Sohn des Guten, in Wahrheit Sohn eines Gottes. Die Vaternamen, viele von ihnen wurden später von den Maranen angenommen, wie Perez und andere, hatten ihren Ursprung in der westgotischen, patriarchalischen Organisation, in der nur der Vater zählte. Sohn des Pedro oder Pairo, Peters Sohn. Als sich danach das Matriarchat der niederen iberischen Rassen mit ihrem irrenden Mestizentum durchsetzte, führte die Frau ihre Reformen ein, wobei ihr Name nun auch zählte, die Familiennamen von beiden einschließend. Ein Dreh, durch den sehr bald der Name des Vaters abgeschafft werden sollte. Während meiner Diplomatenzeit musste ich aus meinem offiziellen Dokumenten den Familiennamen meiner Mutter entfernen, weil man in einigen Ländern, mit Ausnahme der Spanisch Sprechenden, dazu überging, mich mit dem zuletzt geschriebenen, das heißt mit dem mütterlichen Namen anredete. Beim Niedergang der Westgoten hat sich die iberische Sitte auch in Chile eingebürgert. Die militärische Eroberung Amerikas ist durch das germanische, westgotische Element Spaniens verwirklicht worden. Nur mit solch mutiger Rasse konnte eine Erkundung und ein Krieg durchgeführt werden. Die Adelantados, die Gouverneure einer eroberten Provinz, waren Germanen aus Spanien, jene Abenteurer, die einen Kampf vom Weiten witterten, Reichtümer begehrten, das ist wahr, und noch mehr. Die Ehre und den Ruhm. Sie wurden so für andere, ihnen nicht bekannte Zwecke missbraucht, weil sie schon nicht mehr Herr der Politik noch der Finanzen, auch nicht der Philosophie und der Religion waren. Einige von ihnen werden wohl gewusst haben, dass sich ihre Vorfahren in der neuen Welt befunden haben, ihren Schatz, den Gral, bewahrend. und so kamen sie hierher, die geheimen Städte und den Trank der Unsterblichkeit zu suchen. Wahrlich, nur sehr wenige. Die Eroberung Amerikas war für diese Krieger ein leichtes Unterfangen, mit Ausnahme eines Punktes des beinahe polaren Südens, eines engen Raumes zwischen der hohen Kordillere und dem wilden Meer. Chilimapo, Chili von Schillen, ein Land wie ein langes Schwert, das aus der Scheide gezogen wird, um den Eindringling bis zum Tode zu bekämpfen. Der Eroberungskrieg in Chile hat den aus Spanien gekommenen Germanen mehr als das Doppelte an Toten gekostet, als die Eroberung des gesamten übrigen Teiles von Amerika. Der Krieg dehnte sich über 400 Jahre aus. Philipp II., König von Spanien, selbst auch ein Germane, hat behauptet, dass Chile ihm die Blüte seiner Guzmanen gekostet hat. Guzman ist ein zusammengesetzter germanischer Name. Guz ist gleich gut und Mann gleich Mann. Guter Mann. Und es ist merkwürdig feststellen zu müssen, dass die Katharer des Languedoc im Süden Frankreichs ihre Anhänger Bonhommes nannten, das auch gute Menschen bedeutet, also auch Gutsmanes. Der ganze Languedoc und die Provence waren westgotisch wie Katalonien und später Spanien. Ercilla, Westgote mit Leib und Seele, war nach Chile gekommen, um zu kämpfen, auf der Suche nach Ruhm und vielleicht auch etwas mehr, aber er konnte nicht bleiben wegen Meinungsverschiedenheiten mit seinem Vorgesetzten, die ihm beinahe das Leben gekostet hätten. Er war im Alter von 21 Jahren gekommen und hatte an allen Kämpfen in vorderster Front teilgenommen, bis zu seiner erzwungenen Abreise. Er schrieb des Nachts bei Licht der Lagerfeuer, wie ich es im Eise der Antarktis während der ersten Zeit der heldenhaften Expeditionen in den polaren Süden getan habe. Cervantes, jener andere kriegerische Schriftsteller, hat die Araukanerin von Ercilla in seinem Don Quixote zitiert. Ercilla war von dem blauen Rauch des Paine angeregt worden, den die Seelen der Helden, die Pilianes, über den höchsten Gipfeln der Anden ausstießen. Die Araukanerin ist beim Lagerfeuer geschrieben worden, beim Abschuss der Arkebusen, beim Geschrei und dem Kriegsdonner von Arauco, beim Aufprallen der Waffen beider Kriegsparteien, die sich ohne Gnade, ohne Erbarmen während einiger Jahrhunderte bekämpften. Hierher kamen nur die Soldaten, die Helden, die Dichter, die, wie Ercilla, in einer Hand die Feder und in der anderen das Schwert führten. Die bequemen Bürokraten kamen nicht, auch nicht die Pendler und die Händler, sie hatten hier nichts zu suchen. Selbst der Name Roto, der Abgerissene, wird allgemein auf die Chilenen angewandt. Das kommt daher, dass Krieger und Städtegründer oft jahrelang abgesondert lebten, ohne neue Kleidung, manchmal ohne Nahrung, kämpfend und säend wie ein Landmann in den alten und Rotas, also zerlumpten Kleidern. Dieses Leben war das eines militärischen Lagers, in dem die Führer aus derselben Hütte aßen wie die Truppe. Dies ist der Stil, den der Chilene erben musste. Die ersten Eroberer westgotischen Ursprungs, die in dieses Land kamen, werden noch manchen blonden und weißen Nachkommen der ehemaligen Riesen, der weißen Götter, angetroffen haben. Doch die Mehrzahl der Bewohner der äußeren Erde von Amerika waren Überlebende einer großen Katastrophe und das Ergebnis eines Mestizentums mit den Sklaven von Atlantis oder Lemuria in fortschreitender Involution. Aber auch die aus Europa gekommenen Eroberer waren längst nicht mehr die Hyperboreer, nicht einmal annähernd, auch nicht mehr die ursprünglichen Westgoten, die im 5. Jahrhundert auf die Halbinsel gekommen waren. Die Riesen von dem einen und dem anderen Pol waren bereits im Inneren des Berges verschwunden. Und sollte es sie noch geben, dann nur in den geheimen Städten, den Zufluchtsorten der unsterblichen Anka-Hu-Inkas. Die Krieger aus Spanien waren ohne Frauen nach Chile gekommen. Daher war ihre wertvollste Trophäe die araukanische Indianerin und dies in der größtmöglichen Zahl. Die Polygamie bürgerte sich dermaßen ein, dass Palacios uns erzählte, dass man erwog für einen Sachsen, der den Namen Ibáñez angenommen und sehr viele Kinder hatte, eine Ortschaft allein für all die Ibáñez zu gründen. Bezeichnend für die Geschichte Chiles ist der Hinweis, dass der Name jenes Sachsen aus Irland Evans lautete und dass von diesem Evans, also Ibáñez, der Präsident Carlos Ibáñez de Campo abstammen soll. Siehe das Buch »Chilenische Familien« von Guillermo de la Cuadra Gormaz. So entstand dieses neue Mestizentum, die chilenische Rasse von Palacios. Im Indianer Mapuche oder Araucana, im Reche, drückt sich seine entfernt nordische Abstammung in seiner Tapferkeit und seiner angeborenen Kriegskunst, seinem heldenhaften und legendären Lebenssinn aus, der in seinem Blut wieder aufersteht wie ein verschämtes Echo, das in dem Klima des Kriegerheldenepos weiter besteht. In dem gewaltigen Zusammenprall mit den Westgoten aus Spanien wurden die heiligen Feuer von einst wieder belebt. Die Araukaner besaßen Kenntnisse militärischer Strategie und kriegerischer Taktik. Sie traten in den Kampf, beraten von ihren Machis-Priestern, führten die Standarten und Farben mit, unter denen das Blau, das Rot und Weiß hervortraten, sowie der einsame Stern der Anden, Oyehue, mit 8 Zacken. Dieselben Farben bilden heute die Flagge Chiles, jedoch mit dem 5-zackigen Stern. Der Stern der Reches war eine Rune. Deswegen verschwand er sehr bald aus dem freimaurerischen Emblem dieser Heimat, die sich unabhängig wähnt. Der Stern der Reches war Venus, der Morgenstern.